Sie holt mich von der Schule ab, packt mich und entschließt sich nun zu ihren tausend kleinen Fähigkeiten meinen Kopf zu verdrehen. Doch zu bequem macht sie's mir nicht, wir nehmen den Bus zu meiner Wohnung, ich bekomm keinen Kuss. Und wenn wir dann bei mir sind, schmeißt sie mich aufs Bett und oh yeah, da kuscheln wir nett. Dann will sie mich für sich und ich will mich überall an ihr sehen, doch das geht nicht. Sprich, ich will sie und sie will wieder mich und wir beide wollen uns so unwahrscheinlich gut. Das ist die Kraft der zwei Herzen, die nicht dahin zu laufen wie Wachs von Kerzen. Meine Freundin ist ein kleines Biest und macht mir Kummer, doch 55555 ist meine Nummer. Fünf ist meine Nummer. Aha. Ja. Bin ich jetzt Bürger Alexei, der Mädchenmillionär? Alle Mädels, alle Frauen rennen mir hinterher. Nein, denn eine genügt mir auch besonders die meine. Und keine kann so sein wie sie alleine, denn sie ist halt eben schon Alexeis Traumfrau. Keine kommt in der Nacht so wie sie, denn im Traum schau ich mir nur sie und nur sie an. Sie an, was ich kann, sie mich an, fass mich an, sie sagt: Oh Alex, ich will dich so sehr. Dann will sie mich und sie meint: Gib mir mehr. Also gebe ich der Süßen, was sie will, es macht Spaß. Ich sag, und mein Verstand fliegt zum Mars. Ich werd verrückt, was soll ich nur tun? Ich habe die Beste und das Beste nun. Meine kleine Süße ist ein Biest und macht mir Kummer. Doch 55555 ist meine Nummer. Fünf ist meine Nummer. Fünf, fünf, fünf, fünf, fünf ist meine Nummer. Okay, komm, Tom, spiel es. Fünf, fünf, fünf, fünf ist meine Nummer.